möglich wäre, Freiheit und Gleichberechtigung eines Volkes nur auf angenehmen Wegen und mit Hilfe großer Proklamationen und tönender Phrasen zu erringen, dann, meine Damen und Herren, dann allerdings hätten diejenigen, die uns wegen unseres Handelns angreifen in den vergangenen 2 Jahren, sehr leicht sich billige Lorbeeren zu erwerben. Aber darin besteht der Unterschied. Und wenn man jetzt dazu übergeht, immer und immer wieder in tausendfacher Wiederholung dem Volke das Wort vom Kampf gegen das System einzuhämmern, dann muss ich gegenüber diesen Dingen das eine aussprechen. Je länger der Wahlkampf dauert, desto widerwärtiger wird er von den anderen Seiten geführt, aber desto gedankenarmer wird auch die Form der Agitation. Wollte man uns nicht lieber sagen, von derjenigen Seite aus, die den Herrn Reichspräsidenten jetzt bekämpft, wie man sich denn das Durchkommen durch diese vergangenen schweren 2 Jahre und durch die kommenden Monate denken könnte oder gedacht hätte, mit anderen Maßnahmen, als wie sie in den Notverordnungen niedergelegt worden sind? Will man uns doch einmal endlich klare Antwort auf die Frage geben, wenn ihr von der Opposition, ihr den Herrn Reichspräsidenten wegen der Notverordnung angreift, mit dem Schlagwort Kampf gegen das System, wollt ihr uns endlich einmal sagen, wie steht ihr denn zu dem anderen nur möglichen Wege? Wie steht ihr nun endgültig einmal zu der Frage, stabile Währung oder Inflation?